Ich dreh noch völlig durch. Kokain. Überall Kokain. Überall Kokain. Ich dreh noch völlig durch. Ich dreh noch völlig durch. Ich dreh noch völlig durch. Überall Kokain. Ha ha ha ha!